Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und herzlich willkommen zu einer etwas verspäteten One App a Day Folge. Es ist Sommerzeit, es ist Urlaub, es ist Ferienzeit, je nachdem, in welchem Alter ihr euch befindet oder was ihr so tut. Und was macht man im Urlaub? Nun, im Urlaub hat man Zeit. Und wenn man irgendwie ein wenig Technik verrückt ist, dann mag man vielleicht auch Screencasts auf seinem Handy machen. Und wenn ihr dann noch ein Android-Handy habt, auf dem irgendeine Version von Android Lollipop läuft, also ab Android 5.x, ja, dann ist die heutige App etwas für euch. Die Rede ist nämlich von dem Lollipop Screen Recorder, einer Android-App. Seit Android Lollipop ist es ja so, dass man keinen Root mehr braucht, um Screencast zu machen. Und das ist natürlich eine sehr feine Sache. Kommen wir zu den technischen Daten der App. Wie den Namen habe ich erwähnt, Lollipop Screen Recorder, erforderliche Android-Version 5.0 oder höher. Aktuelle Version ist 1.4.0 und 2,9 Megabyte ist die App groß. Die Beschreibung im Play Store ist recht einfach gehalten, mehr muss man nämlich auch nicht sagen. Lollipop Screen Recorder is a simple and easy to use screen recorder for devices running Android 5.0 plus. Also, die App ist simple und easy und ist ein Screen Recorder und läuft auf Android-Geräten, die Android 5.0 oder höher benutzen. Sie nutzt die offiziellen APIs aus Android Lollipop, Root ist nicht nötig. Die Videos werden gespeichert und ihr könnt sie direkt aus der App löschen, zum Beispiel, oder halt in der App der Wahl öffnen und sie editieren und teilen und so weiter. Wenn ihr die App startet, das Testgerät ist übrigens wie immer das OnePlus One mit Oxygen OS, das ist Android 5.0.2. Wenn ihr die App startet, dann müsst ihr erstmal auswählen, in welcher Resolution, also in welchem, ihr könnt die Größe des Videos aufnehmen, was ihr aufnehmen wollt, zum Beispiel 27p oder so. Ihr stellt ein die Recording Orientation, also hochkant oder im Querformat. Und dann, ja, dann startet die einfach über den Knopf die Aufnahme. Das läuft recht flüssig, das OnePlus One, jedenfalls wird davon nicht irgendwie abgebremst oder sonst was. Wenn ihr dann das fertig aufgenommen habt, schließt ihr einfach, zieht ihr einfach die Notification-Leiste runter, klickt auf Stopp, das Video wird gespeichert. Fertig, ihr müsst also nicht nochmal in die Screen Recorder-App zurückgehen. Wie gesagt, das Ganze läuft gut. Ihr könnt auch noch einstellen, ob zum Beispiel der Sound des Mikrofons aufgenommen werden soll. Das ist recht praktisch, wenn ihr noch was erklärt, weil es zeigt nicht an, wo ihr hintappt, und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, so, und jetzt geht ihr auf das Kreuz und auf den Home-Button oder sonst etwas. Was ein bisschen schade ist, finde ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt an den daran liegt, dass die offiziellen APIs das nicht unterstützen, ob man der Root für braucht oder sonst etwas. Und nimmt keinen Sound auf, was vom Gerät ausgegeben wird, sprich Sound vom Spiel wird nicht aufgenommen. Ihr könnt euch da ein bisschen behelfen, indem ihr aktiviert, dass halt der Sound, was man ins Mikrofon spricht, aufgenommen werden soll. Und wenn ihr dann die Soundausgabe auf laut stellt, dann ist der Sound laut genug, dass das Mikrofon den Sound aufnimmt. Aber das wäre noch ganz schön, wenn das gehen würde. Falls da jemand eine App kennt, die das kann, weil ich habe schon geguckt und keine gefunden, dann doch bitte kurz sich melden über Twitter, Facebook, Google Plus, in den Kommentaren, per E-Mail, Kontaktformular, wie auch immer. Das würde mich wirklich interessieren, ob es so einen Screen Recorder gibt. Ansonsten Lollipop Screen Recorder gratis, für mich eine klare Download-Empfehlung, weil es funktioniert so, wie ich das möchte. Also jedenfalls zu 98%. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye und bei der Wärme trinkt genug und bewegt euch nicht zu viel. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.